Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Liquid-Feedback-Konferenz der NRW-Piraten abgeschlossen. Düsseldorf, 7.10.2012. Die Konferenz Liquid Barcamp der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen hat am gestrigen Samstag erfolgreich stattgefunden. In Köln trafen sich hierfür 70 Parteimitglieder aus ganz Nordrhein-Westfalen und widmeten sich gemeinsam Themen rund um die Software zur politischen Meinungsbildung Liquid Feedback. Neben einer umfangreichen Schulung zur neuen Softwareversion Liquid Feedback 2.0 standen in parallelen Arbeitsgruppen Diskussionen und Vorträge zu Erfahrungen mit der Nutzung sowie Verbesserungsvorschläge und zusätzliche Einsatzmöglichkeiten auf der Tagesordnung. Kontrovers war die Diskussion darum, inwieweit die Software neben der Meinungsbildung auch für verbindliche Abstimmungen genutzt werden soll. Aktuell nutzen die Piraten die Software beispielsweise, um Programmanträge zum Bundesparteitag im November in Bochum vorzustellen und zu verbessern, bevor auf der Veranstaltung darüber entschieden wird. Zukünftig könnten in ständigen Mitgliederversammlungen Online-Stellungnahmen und Positionspapiere verbindlich beschlossen werden, ohne dass eine Versammlung vor Ort einberufen werden muss. In Nordrhein-Westfalen nutzt der Kreisverband Krefeld als erste NRW-Gliederung ein eigenes Liquid-Feedback. Die AG Liquid-Feedback plant in der Vitusstadt Mönchengladbach neben der Gründung eines virtuellen Kreisverbandes den probeweisen Betrieb von Liquid-Feedback als Plattform für eine ständige Mitgliederversammlung. Wir hatten wenige Kritiker vor Ort. Die Gruppen haben sehr sachlich diskutiert und gute Ergebnisse erarbeitet, sagte Till Neuhaus, der für die NRW-Piraten landesweit Liquid-Feedback-Schulungen durchführt. Weitere Agendapunkte der Konferenz waren Missbrauchsschutz, die Einbeziehung von Bürgern, die das Internet nicht nutzen, sowie ein Technik-Talk zur Installation und Betrieb des Systems. Die Software ermöglicht neben der Abstimmung jedes Einzelnen auch die Delegation der eigenen Stimmberechtigung. Insbesondere in diesem Bereich erkannten die Teilnehmer Verbesserungsbedarf. Die Software sollte dem Benutzer eigenständig mehr Feedback, mehr Rückmeldung darüber geben, wie Delegierte für ihn selbst abgestimmt haben. Vorschläge sind regelmäßige Benachrichtigungen, ein monatlicher persönlicher Newsletter und eine Funktion, die alle 3 Monate die vergebenen Delegationen automatisch beim Benutzer hinterfragt, so Neuhaus weiter. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung, das Presseteam NRW, Uwe Stein. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund, East Meets West, veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.